Erster danach zogen die Israeliten weiter und lagerten in den Steppen Moabs, auf der anderen Seite des Jordan, gegenüber von Jericho. Zweiter Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was die Israeliten den Amoritern angetan hatten. Dritter, die Moabiter bekamen große Angst vor dem Volk, weil es sehr zahlreich war. Vierter, die Moabiter sagten zu den Anführern der Midianiter, so wie es jetzt ist, wird diese große Gruppe alles in unserer Umgebung auffressen, so wie Stiere das Gras auf den Feldern fressen. Zu dieser Zeit war Balak, der Sohn Zippors, König der Moabiter. Fünfter, deshalb schickte er Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land seiner Leute lag, um ihn zu rufen und ihm zu sagen, ein Volk ist aus Ägypten gekommen und hat das ganze Land bedeckt, jetzt lagert es direkt vor mir. Sechster, komm nun und verfluche dieses Volk für mich, denn es ist zu stark für mich. Vielleicht kann ich es dann besiegen und aus dem Land vertreiben. Ich weiß, wer von dir gesegnet wird, ist gesegnet, und wer von dir verflucht wird, ist verflucht. 7. Da brachen die Anführer der Moabiter und die Anführer der Midianiter auf und nahmen Geld für die Wahrsagerei mit. Sie kamen zu Bileam und überbrachten ihm Balaks Botschaft. Achter, Bileam antwortete ihnen, bleibt heute Nacht hier, dann werde ich euch sagen, was der Herr mir befiehlt. Da blieben die Anführer der Moabiter bei Bileam. Neunter, Gott kam aber zu Bileam und fragte ihn, wer sind die Männer, die bei dir sind? Zehnter, Bileam antwortete Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat mir eine Nachricht geschickt. 11. Ein Volk ist aus Ägypten gekommen und hat das ganze Land bedeckt. Komm nun und verfluche es für mich, vielleicht kann ich es dann bekämpfen und vertreiben. 12. Gott aber sprach zu Bileam, du darfst nicht mit ihnen gehen und du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. 13. Am nächsten Morgen sagte Bileam den Anführern Balaks, geht zurück in euer Land, denn der Herr erlaubt mir nicht, mit euch zu gehen. 14. Da brachen die Anführer der Moabiter auf, kamen zu Balak zurück und berichteten, Bileam hat sich geweigert, mit uns zu kommen. 15. Danach schickte Balak noch einmal Boten, diesmal mehr und wichtigere Anführer als zuvor. 16. Als diese zu Bileam kamen, sagten sie zu ihm, Balak, der Sohn Zippors, lässt dir sagen, bitte weigere dich nicht, zu mir zu kommen. 17. Ich werde dich sehr reich belohnen und ich werde alles tun, was du mir sagst. Also komm und verfluche dieses Volk für mich. 18. Bileam aber entgegnete den Dienern Balaks, auch wenn Balak mir so viel Silber und Gold gäbe, wie in sein Haus passt, könnte ich doch dem Befehl des Herrn, meines Gottes, nicht widersprechen, egal ob es um eine kleine oder eine wichtige Sache geht. 19. Bleibt also auch ihr heute Nacht hier, damit ich erfahre, was der Herr mir diesmal sagen wird. 20. Während der Nacht kam Gott zu Bileam und sprach zu ihm, wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann steh auf und geh mit ihnen, aber du darfst nur das tun, was ich dir sage. 21. Am nächsten Morgen sattelte Bileam seine Eselin und ging mit den Anführern der Moabiter weg. 22. Aber Gott wurde zornig, weil Bileam gegangen war. Und der Engel des Herrn stellte sich ihm feindlich in den Weg, während Bileam auf seiner Eselin ritt und seine zwei Diener bei sich hatte. 23. Als die Eselin sah, wie der Engel des Herrn mit dem gezogenen Schwert in der Hand auf dem Weg stand, bog die Eselin vom Weg ab und ging auf ein Feld. Bileam aber schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu führen. 24. Da trat der Engel des Herrn in einen engen Weg zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten eine Mauer war. 25. Als die Eselin den Engel des Herrn erblickte, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Bileams Fuß an die Mauer. Da schlug er sie noch einmal. 26. Der Engel des Herrn aber ging wieder voraus und stellte sich an eine enge Stelle, wo es keinen Platz gab, um nach rechts oder links auszuweichen. 27. Als die Eselin den Engel des Herrn erblickte, legte sie sich mit Bileam auf den Boden. Da wurde Bileam zornig und schlug die Eselin mit seinem Stock. 28. Der Herr aber ließ die Eselin sprechen. Da sagte sie zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich schon dreimal geschlagen hast? 29. Bileam erwiderte der Eselin, weil du mich zum Narren machst. Wenn ich ein Schwert hätte, würde ich dich jetzt töten. 30. Da sprach die Eselin zu Bileam, bin ich denn nicht deine Eselin, auf der du schon immer bis heute geritten bist? Habe ich dich jemals so behandelt? Er erwiderte, nein. 31. Da öffnete der Herr Biliam die Augen, so dass er den Engel des Herrn sah, wie er mit einem gezogenen Schwert in der Hand auf dem Weg stand. Er verneigte sich und fiel auf den Boden. 32. Der Engel des Herrn aber sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Ich bin es, der sich dir in den Weg gestellt hat, denn der Weg ist gefährlich vor mir. 33. Die Eselin aber sah mich und ist mir deshalb schon dreimal ausgewichen. Wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, hätte ich dich getötet, aber sie hätte ich leben lassen. 34. Da erwiderte Biliam dem Engel des Herrn, ich habe gefehlt, ich wusste nicht, dass du mir im Weg standest. Wenn es dir also nicht gefällt, dann kehre ich um. 35. Der Engel des Herrn aber antwortete Biliam, geh mit den Männern, aber du darfst nur die Worte sagen, die ich dir gebe. Da zog Biliam mit den Anführern Balaks weiter. 36. Als Balak hörte, dass Biliam unterwegs war, ging er ihm entgegen nach Irmob, das an der Grenze des Arnon lag, an der äußersten Grenze des Landes. 37. Da sprach Balak zu Biliam, habe ich dir nicht immer wieder Boten geschickt, um dich zu rufen? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Kann ich dich denn nicht reichlich belohnen? 38. Biliam antwortete Balak, ich bin zu dir gekommen. Aber kann ich wirklich etwas sagen? Ich werde nur die Worte sagen, die Gott mir in den Mund legt. 39. Danach ging Biliam mit Balak und sie kamen nach Kirjat Schuzot. 40. Balak aber opferte Rinder und Schafe und schickte Teile davon an Biliam und die Anführer, die bei ihm waren. 41. Am nächsten Morgen nahm Balak Biliam mit und führte ihn auf Bamot-Baal hinauf. Von dort konnte er einen Teil des Volkes sehen.